Wieder befand ich mich im runden Korridor, angeregt von dem Jagdabenteuer. Und überall, an allen unzähligen Türen, lockten die Inschriften Unterricht in der indischen Liebeskunst, Tiere und Pflanzen. Tiere und Pflanzen, Verwandlungen beliebiger Tiere und Pflanzen. In der indischen Liebeskunst. In der indischen Liebeskunst. Auch indischen 42 verschiedene Methoden der Geistreicher Selbstmord. Kamasutra muss wollen Sie sich dabei genussreicher Selbstmord? Anleitung zum Aufbau der Persönlichkeit erfolgt garantiert. Anleitung zum Aufbau der Persönlichkeit erfolgt garantiert. Das interessiert mich. Ich trat in einen dämmerig stillen Raum, in dem ein Mann auf dem Boden saß, vor sich etwas wie ein großes Schachbrett. Sind Sie Pablo? Ich bin niemand. Wir tragen hier keinen Namen. Wir sind hier keine Personen. Ich bin ein Schachspieler. Wünschen Sie Unterricht über den Aufbau der Persönlichkeit? Ja, bitte. Dann stellen Sie mir freundlichst ein paar Dutzend Ihrer Figuren zur Verfügung. Der Figuren, in welche Sie Ihre sogenannte Persönlichkeit haben zerfallen sehen. Er hielt mir einen Spiegel vor, und wieder sah ich darin die Einheit meiner Person in viele Ichs zerfallen. Ihre Zahl schien noch gewachsen zu sein. Die Figuren waren aber jetzt sehr klein, und der Spieler nahm einige Dutzend davon und stellte sie neben dem Schachbrett auf den Boden. Es ist Ihnen bekannt, dass der Mensch aus einer Menge von Seelen, aus sehr vielen Ichs besteht. Die Wissenschaft hat dafür den Namen Schizophrenie erfunden, weil sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ordnung der vielen Unter-Ichs möglich. Das ist ein Irrtum. Wir ergänzen nun die lückenhafte Seelenlehre der Wissenschaft durch einen Begriff, den wir Aufbaukunst nennen, und zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zusammenstellen kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unseres zerlegten Ichs immerzu neue Gruppen mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situationen. Sehen Sie. Er ordnete meine Figuren, alle die Greise, Jünglinge, Kinder, Frauen, alle die heiteren und traurigen, starken und zarten, flinken und unbeholfenen Figuren auf seinem Brett zu einem Spiel und ließ sie vor meinen entzückten Augen eine Weile sich bewegen, spielen und kämpfen. Dann warf er alle Figuren sachte um und baute aus denselben Figuren ein neues Spiel auf mit ganz anderen Gruppierungen, Beziehungen und Verflechtungen. Was für ein vielfiguriges, bewegtes und spannendes Drama. Ja. Sehen Sie, das ist Lebenskunst. So können Sie künftig das Spiel Ihres Lebens beliebig weitergestalten und beleben, verwickeln und bereichern. Es liegt in Ihrer Hand. Hier, stecken Sie Ihre Figürchen nur zu sich. Das Spiel wird Ihnen noch oft Freude machen. Sie werden die Figur, die sich heute zum unerträglichen Popanz ausgewachsen hat und ihnen das Spiel verdirbt. Morgen zur harmlosen Nebenfigur degradieren. Und das arme liebe Figürchen, das eine Weile zu lauter Pech und Unstern verurteilt schien, werden sie im nächsten Spiel zur Prinzessin machen. Ich wünsche viel Vergnügen, mein Herr. Ich danke Ihnen sehr, mein Herr. Ich steckte die Figürchen in meine Tasche und zog mich durch die schmale Türe zurück. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich würde mich nun gleich im Korridor auf den Boden setzen und stundenlang mit den Figuren spielen, aber kaum stand ich wieder in dem hellen, runden Theatergang, so zogen neue Strömungen stärker als ich mich davon. Was steht da? Wunder der Steppenwolf-Dressur. Wunder der Steppenwolf-Dressur. Oh, das geht mich an.